wieder viel zu tun, es ist Krieg los. Schüttel die Finger, mein Freund, es ist Battlefield Real Life, das verschiebe ich auch später, denn jedes Squad braucht mich. Sieg gibt's nicht ohne Sanitäter. Wir ziehen los in einem APC zu viert in diese Map, scheiße groß. Und zu Fuß wirst du verlieren. Enemy spotted. Jetzt gibt es Feuerwerk aus allen Rohren. Wir übertreiben, doch erfreut sich unser Supporter. Erste Flagge ist gecaptured, ohne Probleme. Weiter geht's, Leute, oder wollt ihr ewig leben? Go! Alles repariert mit Vollgas in die Stadt. Unsere Squads gehen in Stellung. Plus zwei Sniper auf dem Dach. Geil! Ich muss sagen, unser Teamwork funktioniert. Alle Zugänge vermint. Hysterie bei den Pionieren. Yeah! Hey, eigentlich haben wir den Sieg dick verdient. Doch was kommt dort von oben? Artillery! Endlich was zu tun und reanimieren. Sehr gut von Decken zu Decken. So elegant für den YouTuber. Plötzlich steh ich vor nem Tank. Bye-bye. Das war's jetzt, doch der Anti-Tank gibt mir ein High Five. 12 Uhr, feindlicher Sniper. Ich renn zum Spawn, zu AH1Z Wiper. Und steige auf, seh das Funkeln am Horizont. Challenge accepted und weggebombt. Ich fliege tief, denn der Himmel, der ist mir zu heiß. Chats und ihre Dogfights, nee, da misch ich mich nicht ein. Denn ich hab keine Zeit, spring um die Ecke und dieses Haus, da zerreißt es. Vorbei mit Verstecken und vor mir kämpft ein ganz Squad, wird jetzt mit meinen Kugeln eingedeckt. Ein Geben und Nehmen, nimm ne Granate und wirf sie weg. Schon damals, 2002, im Guadalcanal. Bei Call of Duty, das kommt, glaub ich, jedes Jahr. Weiter geht's, Flaggen nehmen sich nicht von allein ein. Werf hier und da ein Medipack, gute Freunde wollen wir sein. Doch bitte nimm dich in Acht vor Teamkiller Noobs. Flashlight ins Gesicht. Nicht halten, to that note. Nun gut, egal ob Karkent, Wake oder Teheran, am Golf von Oman, in dieser Scheißgasse beim Bazaar. Erfüll deine Pflicht, ach, deine Perle, Stress drum. Das interessiert, Battlefield nicht, Punkt. Als Scharfschütze bist du hilflos im Gefecht und deine Waffe ist im Nahkampf mehr schlecht als recht. Doch über den Wolken bist nur du die Nummer 1 und dass das klar ist, wir sind der bessere Feind. Als Scharfschütze bist du hilflos im Gefecht und deine Waffe ist im Nahkampf mehr schlecht als recht. Also halt dich fern, sei kein Held und fege wie ein stiller Sturm übers Schlachtfeld.